Kundgabe 4997. Empfangen durch Beata Dudde am 9.11.1950. Der Tod ist überwunden. Macht des Satans gebrochen durch Kreuzestod. In der Stunde der Kreuzigung Christi geschah der große Akt der Erlösung des Geistigen aus der Fessel des Satans. Es wurde seine Macht gebrochen. Er verlor die Gewalt über das als Mensch verkörperte Geistige, so wie dieser von ihm frei sein wollte. Durch seinen Kreuzestod, durch sein Blut, hatte der Mensch Jesus die gesamte Menschheit losgekauft von dem, der mein Gegner war und das Geistige nicht freigeben wollte, das sein Wille unter Nutzung meiner Kraft ins Leben gerufen hatte. Es war also kein hoffnungsloser Zustand mehr, in dem sich die Menschheit befand. Sie konnte sich von seiner Macht lösen, so sie den Willen dazu hatte, weil der Mensch Jesus den Kaufpreis gezahlt hatte mit seinem Blut. Mit dieser Erklärung will ich euch Menschen verständlich machen, dass ihr nicht hoffnungslos der Macht des Satans ausgeliefert seid, dass ihr alle euch befreien könnt, so wie ihr Jesus Christus als Erlöser anerkennet, der in aller Fülle meine Liebekraft in sich barg, die ihn zum göttlichen Wesen werden ließ, das sich ewig mit mir vereinte. Der Satan hat nicht mehr die Macht, eines Menschen Willen zu zwingen, wenn dieser selbst sich dem göttlichen Erlöser, Jesus Christus, zuwendet. Er kann ihn wohl versuchen in jeder Weise, jedoch niemals zwangsmäßig auf ihn einwirken, ansonsten seine Macht noch ungebrochen wäre. Der Tod ist überwunden. Tod ist ein Zustand völliger Kraftlosigkeit, ein Zustand des Verderbens und der Finsternis. Der Tod ist überwunden, weil Jesus Christus selbst ihn besiegt hat, weil er dem das ewige Leben gibt, der an seinem Erlösungswerk Anteil nimmt, der also gewillt ist, die von Jesus erworbenen Gnaden in Anspruch zu nehmen, der will, dass Jesus auch für ihn gestorben ist, dass er auch für ihn sein Blut vergossen hat, um ihn zu erlösen. Wohl hat der Satan noch große Macht, doch nur über die Menschen, die keinen Glauben haben an Jesus Christus, den göttlichen Erlöser. Dort ist seine Macht noch ungebrochen, so lange, bis auch sie sich unter das Kreuz Christi stellen und ihn bitten um Hilfe wider ihn. Die Liebe des Gottmenschen Jesu ist ohne Grenzen, ansonsten er nicht eins geworden wäre mit mir. Und diese Liebe versagt sich keinem, der zu ihm kommt und um Beistand bittet. Er steht als Gegner wider den Satan zum Kampf auf, so es nur die Gewinnung einer gefesselten Seele gilt. Und darum wird jedes Menschen ernstes Gebet um Schutz und Hilfe wider ihn erhört werden und der Satan nur dann Gewalt haben über einen Menschen, wenn dieser sich willig ihm überlässt. Ihr Menschen könnet also fest daran glauben, dass die Liebe Jesu tausendmal stärker ist als die Macht des Satans und dass seine Liebe jedem gefesselten Wesen gilt, das nur seine Augen aufrichtet zu ihm in seiner Not. Der Satan gehet wohl einher wie ein brüllender Löwe und suchet, wen er verschlinge. Doch Jesus Christus als eins mit mir ist auch ein Herr über ihn. Er ist der gute Hirt, der seine Schäflein hütet vor dem Feind. Und zu seinen Schäflein zählen alle, die nicht wider ihn sind. Er gab sein Leben hin für seine Schafe. Also wird er auch nicht eines von ihnen in die Klauen des Feindes fallen lassen, so es sich zu ihm bekennt, im Herzen. Denn er hat unendlich größere Macht, weil er eins geworden ist mit mir und alle Kraft und Macht von mir besitzt. Denn er ist mein Sohn, der aus Liebe die Schuld der Menschheit auf sich nahm und sich selbst mir zum Opfer brachte. Und so ihr Menschen ihn rufet um Hilfe wider euren Feind, wird er euch auch hören und dem Satan jede Seele entreißen, die sich ihm entwinden will. Nur euer Wille muss zu ihm gerichtet sein, der die Welt erlöst hat durch seinen Kreuzestod. Amen.